be. Wenn von Süd und Süd mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut der Abschied auch weh. Mein Herz, geht man fort und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Trägt die Sehnsucht vor in die blaue Ferne. Und er mir mehr und über wie Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Weil nicht mein Kind die Tränen sind vergeben. Auf Matrosenhöhe, einmal muss es vorbei sein. Einmal holt uns die See und das Meer gibt's keinen von uns zurück. See und nur, wir kann er treu sein. Wer der Sturm will sein Lied singen, am Weg der großen Freiheit. Quando salí de La Habana, válgame Dios, nadie visto salir, si no fui yo. Y una linda guachinara como una flor se vino detrás de mí, que sí señor. Y a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, es mi persona. Véngale mis amores, bien de mi vida, corónala de flores, es cosa mía. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor, ay, que vete conmigo, chinita, a donde vivo yo. Auf Matrosenhöhe, einmal muss es vorbei sein, einmal holt uns die See und das Meer gibt's von uns zurück.